In der Tat, der gottesleugnerische Bolschewismus, der uns um Religion, Familie und Eigenrecht der Persönlichkeit betrügen will, er ist der Tod unserer jahrtausendealten Kultur. Darum fordern wir Vernichtung des Systems der Ausbeutung. Her mit dem deutschen Arbeiterstaat, Deutschland den Deutschen.